بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir sind immer noch im Kapitel über das Gebet derjenigen Leute, die entschuldigt sind. Ja, das heißt also, ihr Gebet nicht so verrichten wie die anderen. Und wir kommen heute zum letzten Teil, und zwar zum dem Salatul Khauf, das heißt das Gebet bei Angst. Das Gebet bei Angst. Dieses Gebet bei Angst ist gesetzlich mashru', weil Allah subhanahu wa ta'ala darauf dies im Koran erwähnt hat. Und das ist die Grundlage, die Grundlage unseres Unterrichts, ist folgender Vers aus dem Koran. Und zwar sagte Allah im 101. Vers von Surat An-Nisa, sagt er, und wenn ihr im Land umherreist, so ist es keine Sünde für euch, das Gebet abzukürzen, wenn ihr befürchtet, diejenigen, die ungläubig sind, könnten euch überfallen. Die Ungläubigen sind euch ja ein deutlicher Feind. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, beschreibt er, wie wir dieses Gebet dann zu verrichten haben, und sagt, und wenn du unter ihnen bist und nun für sie das Gebet anführst, dann soll sich ein Teil von ihnen mit dir aufstellen. Ja, das braucht jetzt sehr viel Konzentration, wir werden jetzt im Laufe des Unterrichts 5 verschiedene Versionen dieses Gebetes kennenlernen, und wenn man sie mitkriegen will, muss man sich gut konzentrieren. Also, die erste nochmal. Und wenn du nun unter ihnen bist und für sie das Gebet anführst, dann soll sich ein Teil von ihnen mit dir aufstellen. Doch sollen sie ihre Waffen nehmen. Wenn sie, die Betenden, sich dann niedergeworfen haben, sollen sie hinter euch treten, und ein anderer Teil, der noch nicht gebetet hat, soll nach vorne kommen. Und sie sollen dann auch mit dir beten. Doch sollen sie auf ihrer Hut sein und ihre Waffen nehmen. Diejenigen, die ungläubig sind, möchten, dass ihr eure Waffen und eure Sachen außer Acht lasst, so dass sie auf einmal über euch herfallen können. Es ist keine Sünde für euch, wenn ihr unter Regen zu leiden habt oder krank seid, eure Waffen abzulegen. Aber seid auf der Hut, gewiss, Allah bereitet für die Ungläubigen schmachvolle Strafe. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ihr das Gebet vollzogen habt, dann gedenkt Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend. Wenn ihr in Ruhe seid, dann verrichtet das Gebet wie üblich. Das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben. Aus diesen Versen lernen wir, es gibt Situationen, in denen man dieses Gebet bei Angst verrichten darf. Und das gilt auch aufgrund des 103. Verses, wie wir gerade gehört haben, gilt nur in der Phase, solange man in diesem Angstzustand ist. Und das beweist auch, diese Verse beweisen auch, dass die Gebete den Gläubigen zu festgesetzten Zeiten zur Pflicht sind, weil Allah subhanahu wa ta'ala schließt diese Verse ab, indem er sagt, das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben. Ja. Und damit wir eben diese Zeiten einhalten können, alhamdulillah, hat Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Angstzustand uns das Gebet vereinfacht. Und dies ist einer der stärksten Beweise dafür, dass das Gebet in der Gemeinschaft Pflicht ist und nicht, wie manche Gelehrte gesagt haben, lediglich eine Sunna ist. Ja? Denn inwiefern dient dieser Vers als Beweis? Ganz einfach, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sogar anordnet, dass man im Angstzustand in der Gemeinschaft beten muss, und da wäre es ja am ehesten vom logischen Standpunkt angebracht, dass jeder betet, wie er gerade kann. Sogar in diesem Zustand, wenn man Angst hat, dass der Feind einen angreift, ordnet Allah subhanahu wa ta'ala an, dass man das Gebet in der Gemeinschaft zu verrichten hat. Ja? Und nun gibt es im Koran ist eine Version erwähnt, wie dieses Gebet zu verrichten ist, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, über ihn sind mehrere Versionen überliefert worden, die er umgesetzt hat. Wie dem auch sei, das Gebet um Angst darf man nur verrichten, wenn es um einen Kampf geht, der Mubah ist. Das heißt, es ist ein Kampf, der erlaubt ist. Ansonsten, wenn jemand, genauso haben wir das kennengelernt, die bekannte Ansicht bei manchen Gelehrten, wenn man auf Reise ist, darf man sein Gebet kürzen. Aber nur, wenn es eine erlaubte Reise ist. Genauso hier, man darf nur dieses Angstgebet verrichten, wenn es ein Gebet, wenn es ein Kampf gewesen ist, gegen Leute, die man bekämpfen darf. Ja? Das heißt also Kuffar, eben die bestimmten Kuffar, die man bekämpfen darf. Und Al-Burah, was das bedeutet, kommt eigentlich im Fiqh viel, viel später. Und Al-Muharibin, das heißt, das sind die Leute, die die Muslime praktisch bekämpfen. Ja? Die Kuffar, die die Muslime bekämpfen. Und dies aufgrund der Aussage Allahs, in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem 101. Vers, lesen wir ihn nochmal vor. Und wenn ihr im Land umherreist, so ist es keine Sünde für euch, das Gebet abzukürzen. Wenn ihr befürchtet, diejenigen, die ungläubig sind, könnten euch überfallen. Also die Ungläubigen. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass man dies eben tun darf. Wobei Al-Burah sind auch Leute, die sich die zum Beispiel, wenn zwei Gruppen von Muslimen untereinander kämpfen, aber die einen davon sind im Recht und die anderen sind im Unrecht, dann nimmt man diejenigen, die im Unrecht sind, immer Burah. Und diese Leute darf man auch bekämpfen, muss der Führer der Gläubigen bekämpfen, auch wenn es gläubige Menschen sind, bis sie aufhören, diesen Kampf beenden oder bis sie eben erledigt sind. Und also wie gesagt, man darf nur dieses Angstgebet verrichten, wenn es ein Kampf ist, der erlaubt ist. Aber dieses Angstgebet gilt nicht nur im Krieg, sondern gilt immer, wenn man Angst um sich selbst hat. Gilt immer, wenn man Angst auch um seine eigene Seele hat. Ja? Also es muss nicht unbedingt, ihr könnt euch vorstellen, es gibt nicht nur Kriegszustände, wo man Angst um seine eigene Seele hat. Angst hat zu sterben. Wie gesagt, der Vers im Koran ist der Beweis dafür, dass es gesetzlich ist. Und Al-Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, der große Imam von Ahl Sunnah und Jama'a, er sagte, صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة كلها جائزة. Er sagte, über den Propheten صلى الله عليه وسلم ist das Gebet im Angstzustand auf fünf oder sechs verschiedene Arten authentisch überliefert worden. Alle sind erlaubt. Ja. Jetzt dieses Angstgebet ist gesetzlich und bleibt auch gesetzlich bis Yawm al-Qiyamah. Warum? Weil es gibt eine winzige Gruppe von Leuten, die gesagt haben, dass dieses Angstgebet nur zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gegolten hat. Und sie begründen es damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt im 102. Vers, und wenn du unter ihnen bist, ja, wenn du, o Gesandter Allahs, unter ihnen bist. Und sie sagen, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, ist nicht mehr unter uns, und deswegen ist dieses Gebet nicht mehr gesetzlich. Dieses Gebet bei Angst verrichtet man, wenn man es braucht. Egal, ob man auf der Reise ist oder daheim ist. Wenn man Angst hat, dass der Feind einen angreift. Denn es geht bei diesem Gebet bei Angst nicht um das Gebet auf der Reise, sondern es geht beim Angstgebet darum, überhaupt, dass man Angst hat. Also es ist egal, ob man auf der Reise ist oder zu Hause ist. Wenn man natürlich auf der Reise ist, dann verkürzt man die Anzahl der Raka'at, wie wir es kennen aus dem Reisegebet. Wenn man nicht auf der Reise ist, dann verrichtet man das Angstgebet, aber nicht verkürzt mit Raka'at, sondern verändert sich eben die Form. Und beim Angstgebet auf der Reise hat man eben, wie gewohnt, statt 4 Raka'at, 2 Raka'at. Ja? Also das heißt, immer die Gebete, die aus 4 Raka'at bestehen, die werden heruntergekürzt auf 2. So. Es gibt also zwei Voraussetzungen. Erste Voraussetzung dafür, dass eben das Gebet bei Angst erlaubt ist, gesetzlich ist. Wenn der Feind, den man bekämpft, man ihn bekämpfen darf. Und zweitens, wenn man auch Angst hat, dass sie die Muslime angreifen werden. Denn es kann auch sein, dass die Muslime viel stärker sind und sie im Angriff sind und keine Angst haben müssen, dass sie angegriffen werden. Dann ist das Gebet natürlich nicht gesetzlich, weil sie haben ja dann keine Angst, dass sie angegriffen werden. Und das ist ja die Voraussetzung, die Allah subhanahu wa ta'ala also erwähnt hat. So, jetzt gibt es verschiedene Versionen, die beliefert worden sind. die wir uns jetzt im Einzelnen anschauen möchten. Die erste Version, die überliefert worden ist, ist im Hadith von Abu Ayyash überliefert worden, und die geht wie folgt. Und zwar bilden sich der Imam dieser Kompanie teilt die Muslime in zwei Gruppen ein. Und die ersten bilden die erste Reihe und die zweite bildet die zweite Reihe. Die erste Reihe betet, also alle beten, fangen mit dem Gebet gemeinsam an. Und dann macht die erste Reihe Ruku' mit dem Imam. Und die zweite Reihe bleibt stehen. Dann hebt sich die erste Reihe wieder und die zweite Reihe macht den Ruku'. Dann geht die erste Reihe mit dem Imam in den Sujud und macht dann eben die Sajda und macht dann die beiden Sajdas, ja. Und wenn dann der Imam mit der ersten Reihe von der zweiten Sajda wieder aufgestanden ist nach oben, geht die zweite Reihe runter und macht die zwei Sajdas. Daraufhin hebt sich die zweite Reihe wieder nach oben und nun stehen wieder alle beide mit dem Imam. Und dann tauschen diese beiden Reihen ihre Plätze. Das heißt, die vordere Reihe geht nach hinten und die hintere Reihe geht nach vorne. Und das gleiche geschieht noch einmal zum zweiten Mal. Ja? Und dann hat praktisch jede Reihe eine Raka'a mit dem Imam zusammen verrichtet. Und das Gebet besteht ja, wie gesagt, maximal aus, bei den vier Raka'at, maximal aus zwei Raka'at. Die Gelehrten haben gesagt, dieses Gebet ist am besten geeignet, wenn der Feind, wie es bei Usfan war, wenn der Feind in Richtung Qibla ist. Ja, weil dann ist in dieser Form gewährleistet, dass immer der Feind gesehen wird. Entweder von der ersten Reihe oder von der zweiten Reihe. Weil es ist nie so, dass beide im Sujud sind oder beide im Ruku' sind, sondern die einen sind im Ruku', die anderen stehen, oder die einen sind im Sujud und die anderen stehen. Ja? Also immer kann man den Feind vorne sehen. Ja. Das ist die erste Form, die überliefert worden ist. Die zweite Form, die überliefert worden ist, ist von Abdullah ibn Umar radiallahu anhu überliefert, und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Er sagte, صَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكَعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وَلُخْرَى مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوُ ثُمَّ انصَرَفُوا وَلَمْ يُسَلِّمُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوُ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلُّوا بِهِمْ رَكَعَةً ثُمَّ سَلَّمْ ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكَعَةً وَهَؤُلَاءِ رَكَعَةً. Diese zweite Form, liebe Geschwister, ist auch wieder so, dass man die Gruppe der Muslime in zwei Teile teilt. Man teilt die Muslime in zwei Gruppen. Die erste Gruppe beginnt mit dem Gebet mit dem Imam. Also die erste Gruppe beginnt das Gebet mit dem Imam. Und die verrichten eine Raka'a komplett mit den zwei Sajdas. Ja, mit den beiden Niederwerfungen. Die andere währenddessen ist dem Feind gegenübergestellt. Ja, weil es kann ja sein, dass der Feind nicht in Richtung Qibla ist. Wir beten in Richtung Qibla, aber der Feind zum Beispiel ist hinten, auf der anderen Seite. Dann die eine Hälfte betet mit dem Imam und die andere Hälfte wendet sich in Richtung dem Feind, falls er kommen will. So. Dann diejenigen, die mit dem Imam die erste Raka'a verrichtet haben, gehen weg. Gehen dorthin, wo die anderen ihr Gebet, wo die anderen gerade fahren, um nach dem Feind zu schauen. Aber sie sprechen den Salam nicht, sondern sie gehen einfach weg während dem Gebet und bleiben somit im Gebet. Obwohl sie sich bewegen und Richtung Qibla, von der Qibla abwenden und Richtung des Feindes drehen. Und sie gehen also zu der Stelle, wo die anderen, wo die Leute waren, die sich dem Feind zugewendet haben, die zweite Gruppe. Und diese zweite Gruppe kommt jetzt zum Imam und betet mit dem Imam eine zweite Raka'a. Danach hat der Imam schon zwei Raka'at verrichtet und spricht den Salam. Alleine natürlich. Und die zweite Gruppe, sie holt einfach eine Raka'a nach, und die anderen, die weggegangen sind, holen ebenfalls einfach eine Raka'a nach. Also hier haben in diesem Fall beide Gruppen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Raka'a verrichtet, und die zweite Raka'a hat dann jeder einzeln nachgeholt. Nicht in der Gemeinschaft, sondern jeder einzeln. Ja? Weil der Imam war schon fertig. Das ist die zweite Version, die überliefert worden ist. In Bezug auf, wie gesagt, das Gebet bei Angst. Und das ist, wie gesagt, geeignet, wenn der Feind nicht in Richtung Qibla sich befindet. So, das ist die zweite. Die dritte Version ist eigentlich genauso wie die zweite, die wir gerade eben erwähnt haben, die dritte Version nochmal, die dritte Version, die wir anschauen möchten, ist diejenige, dass der Imam mit der ersten Gruppe, er teilt die Muslime wieder in zwei Gruppen, er betet mit der ersten Gruppe einmal, komplett, und spricht den Salam, und danach verrichtet er das Gebet mit der zweiten Gruppe noch einmal und spricht den Salam. So hat der Imam einmal ein Fardgebet verrichtet und einmal ein Nafila-Gebet verrichtet. Also ganz einfach zweimal verrichtet. Und die anderen haben alle einmal verrichtet. Der Hadith ist bei Ahmad, Abu Dawud und bei Nasai. Die vierte Version ist diejenige, die von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu arda überliefert worden ist. Und zwar sagt er, also fassen wir es zusammen, er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat also zum Gebet ausrufen lassen, hat also Adhan gemacht. فَصَلَّ بِطَائِفَةٍ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا فَصَلَّ بِطَائِفَةٍ الْأُخْرَى رَكَعَتَيْنِ. Und zwar hat er mit der ersten Gruppe zwei Rakaat verrichtet, dann sind sie weggegangen, und dann hat er mit der zweiten Gruppe zwei Rakaat wieder verrichtet. Was ist jetzt der Unterschied zwischen der Version, die wir gerade gehört haben, und dieser? Ist ganz einfach, in der einen Version spricht der Imam den Salam nicht, und in dieser Version spricht der Imam den Salam. Ja. Ich lese noch einmal vor. Aqbalna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta idha kunna bi dhati ar-raqa'. Also wir kamen mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam bei Dhatul Raqa' an, an Ort. Dann sagte Jabir, fanude lis salat, dann wurde zum Gebet gerufen. Fasalla bi ta'ifatin raka'atayn, dann verrichtete er mit der einen Gruppe zwei Raka'at. Thumma ta'akharu, dann ging sie weg. Fasalla bi ta'ifatin ukhra raka'atayn, und dann hat er mit der anderen Gruppe auch wieder zwei Raka'at verrichtet, und da sind sie weggegangen. Und dann sagte er, radiallahu anhu, fakanat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arba'un wa lil qawmi raka'atan. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hatte dann also vier Raka'at verrichtet, und die anderen Leute hatten zwei Raka'at verrichtet. Der Unterschied zwischen dieser Version und der Version, die wir vorhin gehört haben, ist, wie gesagt, einfach nur der Taslim. Bei der ersten, der Imam betet zwei Raka'at in der ersten Gruppe, sagt Salam. Bei der zweiten, der Imam betet mit dem, mit der ersten Gruppe, und dann betet er mit der zweiten Gruppe wieder zwei Raka'at und sagt Salam. So, das ist die erste Version. Die zweite Version, der Imam betet vier Raka'at auf einen Mann und spricht keinen Salam dazwischen. Das heißt, nach den zwei Raka'at, die er verrichtet hat, wartet er auf die andere Gruppe, bis sie kommt, und betet mit ihnen wieder zwei Raka'at. Er beendet selbst sein Gebet nicht. Nur die Frage ist, wann wartet der Imam? Gibt es zwei Versionen. Die erste Ansicht der Gelehrten ist, dass der Imam im Tashahhud wartet. Nach zwei Raka'at bleibt er sitzen und spricht im Tashahhud und wartet, bis er spürt, dass die Leute hinten ihn sich aufgestellt haben. Und dann steht er auf und betet zwei Raka'at mit ihnen. Und die zweite Version ist, dass er nach dem Tashahhud direkt aufsteht, eben lange Koran liest, bis die zweite Gruppe kommt und dann mit ihm das Gebet erstens verrichtet. Ja. So, das waren jetzt vier Versionen. Und nun kommt die fünfte Version und letzte, und das ist diejenige, die offensichtlich mit dem Koran am stärksten übereinstimmt, mit dem Vers, das Koran am stärksten übereinstimmt. Und zwar ist sie überliefert von Sahl ibn Abi Hathmah al-Ansari radiallahu anhu. Und Imam Ahmad rahimahullah zum Beispiel war der Ansicht, dass er hat sich diese Version praktisch zu eigen gemacht und hat diese Version umgesetzt, weil er von den verschiedenen Versionen, die alle authentisch sind, die alle erlaubt sind, da hat er aber zu seinem praktisch zu seinem Weg erklärt, also hat diese Version bevorzugt, weil sie dem Koran mit dem Koran am besten übereinstimmt. Und zwar ganz einfach, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam hat mit einer Gruppe, wa alaikum salam, hat mit einer Gruppe gebetet. Und die andere Gruppe wieder hat sich in Richtung dem Feind aufgestellt. Er betete also mit der ersten Gruppe eine Raka'a, dann blieb er stehen, und die Leute hinten dran, jeder für sich, hat eine zweite Raka'a verrichtet. Dann sind sie weggegangen und haben sich in Richtung Feind aufgestellt. Und dann kam die zweite Gruppe, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch steht, sich zur zweiten Raka'a praktisch aufgestellt hat. Dann beten sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Raka'a, das ist die zweite für den Imam und die erste für sie. Danach, wenn der Imam im Tashahhud ist, dann ist sein Gebet ja schon vorbei. Dann wartet er im Tashahhud, bis die anderen ihre zweite Raka'a nachgeholt haben, und danach setzen sie sich hin, und dann spricht der Imam zusammen mit ihnen allen den Taslim. Dieser Hadith ist ebenfalls bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Insofern, diese verschiedenen Versionen, sie macht man natürlich je nach Situation, wie wir gesagt haben. Zweitens macht man sie nur, wenn es natürlich nicht sehr ernst wird. Denn wenn es sehr ernst wird und die Angst sehr groß ist und es schon zum Kampf kommt, oder wenn man beim Kampf ist und wenn man fliehen muss oder rennen muss, dann natürlich kann man nicht das Gebet auf diese Art und Weise verrichten, sondern in diesem Falle betet man so, wie man sein Gebet verrichten kann. Und wenn es im Laufen ist, und wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Rijalan aw Rukbana, das heißt im Gehen oder im Reiten, egal ob man sich in Richtung Qibla wendet oder sich nicht in Qibla wendet, und ihr wisst ja schon das Gebet, wie man es verrichtet auf dem Reittier, indem man einfach versucht, dem Sujud sich mehr zu beugen als im Ruku'. Jeder, wie er in dieser Situation kann, und Allah subhanahu wa ta'ala wird dieses Gebet dann auch akzeptieren. Schauen wir uns den Beweis dafür an. Aus dem Koran, auf der Seite 39, im 239. Vers von Surat Al-Baqarah, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ihr in Furcht seid, dann verrichtet das Gebet zu Fuß oder im Reiten. Ja? Das ist der Beweis dafür. Es ist mustahab und nach manchen Ansichten sogar wajib, dass man bei diesem Angstgebet die Waffen mit sich trägt, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, sie sollen ihre Waffen bei sich haben. Und wie gesagt, das gilt nicht nur im Krieg, sondern auch wenn man zum Beispiel fliehen muss vom Feind oder fliehen muss vor einer Überschwemmung oder fliehen muss vor wilden Tieren oder was auch überliefert ist, wenn du einem Feind hinterher rennen musst und du hast Angst, dass er dir entweicht, dass du das dann auch, ebenfalls dann auch in diesem Fall dein Angstgebet, dieses Gebet also so verrichtest, so wie du kannst, im Gehen oder im Stehen, je nachdem. Egal, ob du dann natürlich dich in Richtung Qibla wendest oder nicht, logischerweise. So. Hier von diesen Art und Weisen, liebe Geschwister, wie dieses Gebet in diesen Situationen verrichtet wird, lernen wir, dass im Islam keine einzige Situation also ausgelassen wird. Es ist nicht so, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hätte, wie man betet nur, und dann hätten wir uns selbst was ausdenken müssen, was wir machen in Angstsituationen. Sondern hier sehen wir die Vollkommenheit unserer Scharia, die eben alle Aspekte des Lebens beinhaltet und berücksichtigt. Genauso wie derjenige, der reist oder sesshaft ist, auf der einen Seite anderer Gegensatz, jemand, der in Sicherheit ist oder Angst ist, oder das nächste Gegensatz, jemand, der gesund ist oder krank ist, ja. Alle Aspekte, alhamdulillah, sind berücksichtigt. Und hier sehen wir auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala unbedingt möchte von uns, dass wir unsere Gebete verrichten. Es gibt keine Ausnahme für einen Kranken, es gibt keine Ausnahme für jemanden, der auf Reise ist, es gibt keine Ausnahme für jemanden, der Angst hat. Alle diese Leute müssen ihr Gebet verrichten. Das weist darauf was hin, das weist darauf hin, wie wichtig dieses Gebet wirklich ist. Und wie schlimm es ist, wenn jemand, der weder krank ist, noch auf Reise ist, noch Angst hat, dann sein Gebet nicht verrichtet. Also wie schlimm das sein muss, ja. Und es ist auch ein Zeichen der Barmherzigkeit Allahs, wie einfach er es für uns gemacht hat, dieses Gebet zu verrichten. Weil in keiner Situation ist es für uns, also verlangt er von uns mehr, als wir zu tun vermögen. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns den Erfolg dazu verleiht, dass wir uns an diese Scharia halten und uns auch an die Regeln halten, die Allah offenbart hat. Denn er ist derjenige, der allhörend ist, unsere Gebete erhört, und er ist derjenige, der unsere Gebete auch tatsächlich erhört. Diese Version, die wir erwähnt haben, übrigens gibt eine sechste Version, die über Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu überliefert worden ist. Die ist aber nicht authentisch und deswegen erwähnen wir sie einfach nicht. Und diese Version, die wir erwähnt haben, wie gesagt, beziehen sich auf das Gebet auf der Reise im Angstzustand. Im Gebet, wenn man nicht auf der Reise, sondern sesshaft ist, zu Hause ist, dann die erste Version, kann man sich ja nochmal anhören, die erste Version, die wir erwähnt haben, die bleibt einfach wie sie ist, nur dass man dieser Plätze tauscht, den wir erwähnt haben, der findet eben nicht nur einmal statt, sondern ein zweites Mal statt, damit jede Gruppe eben gleich oft mit dem Imam gebetet hat. Wallahu a'lam. Es gibt nur eine kleine Problematik, und zwar bei einer Version, bei der Version, wo wir gesagt haben, dass der Imam zwei Rakat verrichtet, dann sitzen bleibt, bis die andere kommt, oder beziehungsweise steht, bis die andere kommt, und dann nochmal zwei verrichtet, ohne den Salam dazwischen zu sprechen, dann würde es bei einem Gebet mit vier Rakat bedeuten, dass er acht Rakat verrichten würde. Und deswegen haben manche Gelehrte gesagt, dass man in diesem Fall auf jeden Fall den Salam zwischendurch sprechen soll und dass man eben diese Version eben wegfallen sollte. All diese Versionen, die wir erwähnt haben, liebe Geschwister, verrichtet man nur, wenn man überzeugt davon ist, dass man das Gebet nicht hinausschieben kann. Denn wenn das Gebet nämlich weiß, dass jetzt gerade die Dhuhr-Zeit eingetroffen ist und dass das, was man vorhat zu tun, manchmal kann man es abschätzen, manchmal kann es eben nicht abschätzen, aber wenn man überzeugt ist davon, dass man es abschätzt, dass man das Gebet auch später verrichten kann, zur richtigen Zeit, ihr wisst ja auch, gerade auf der Reise darf man ja zwei Gebete zusammenfassen, dann selbstverständlich verrichtet man sein Gebet später oder vorher, bevor man eben in den Kampf geht, und somit braucht man also sich nicht diesen speziellen Form des Gebetes zuwenden. Auch heutzutage, liebe Geschwister, im Krieg gibt es neue Methoden. Es gibt Kriegsmaschinen, die man nicht außer Acht lassen kann während der Kriegszeit. Also auch nicht, wenn man direkt an der Front ist, aber es gibt Dinge, die man nicht außer Acht lassen kann. Auch solch eine Person, darf sich sehr wohl solchen gekürzten Gebeten widmen, denn heutzutage gibt es manche, also Maschinerien, die fast noch viel wichtiger sind, sagen wir mal, als der direkte Kampf Mann an Mann. Und wenn man dann bestimmte Sachen also außer Acht lassen würde, denn ihr wisst, der Kampf heutzutage findet teilweise in der Luft statt und nicht mehr auf dem Land, oder der Kampf findet manchmal sogar heutzutage über die Technik an sich statt. Ja. Wie kannst du Steuerungssysteme deines Feindes ausschalten, und dann kannst du nichts mehr machen, dann fliegt dein Flugzeug nicht mehr oder deine Bombe fliegt ganz woanders hin. Ja. Insofern, liebe Geschwister, das sind natürlich in diesem Fall darf man natürlich sich auch diesen verschiedenen Versionen des Gebetes zuwenden. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, man muss sich nicht alle fünf Versionen merken, aber die einfachste Version, beziehungsweise diejenige, nicht einfachste, aber diejenige, die dem Koran am nächsten kommt, wiederholen wir sie noch einmal kurz, und das sind die, die wir inshallah uns alle merken. Und zwar ist ganz einfach, der Imam verrichtet teilt die Leute in zwei Gruppen. Er verrichtet eine Raka'a mit der ersten Gruppe, dann stellt er sich hin zur zweiten Raka'a, und die anderen beten hinter dem Imam die zweite Raka'a alleine. Dann gehen sie weg. Dann kommt die zweite Gruppe und betet mit dem Imam zusammen eine Raka'a. Dann bleibt der Imam sitzen, weil er schon seine zweite verrichtet hat. Und die anderen stehen auf und beten ihre zweite Raka'a. Und dann setzt sich die Gruppe hin und dann machen sie mit dem Imam den Salam und dann ist ihr Gebet beendet. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.